seh mich live und du willst direkt trappen. Trap. Seh ich dich live, will ich direkt brechen. Igitt. Denn dein Rap, ey, der geht nicht. Na. Der ist nur eklig, wie fette Mädchen. Du bist Verräter, ich hab die Glock da. Bang. Ich bin ein Stoner, du bist ein Opfer. Du hältst meinen Stuff für die reinste Wissenschaft. Du hast dicke Arme und ich hab dicke Butts. Oh. Ich bin rich und smoke sie jeden Tag. Du arbeitest für wenig Geld beim Mediamarkt. Wenn ich meine Ketten trage, bin ich ice out. Bitches sagen, James, du siehst geil aus. Danke. Du findest mich heiß wie die Glut von Blunt. Ich sag gut erkannt, gut erkannt. Du schwuler Punk, doch ich hab an dir kein Interesse. Na. Denn du bist scheiße und ich bin der Beste. Wow, wow. Das war noch nicht alles, Homie. Gleich leg ich richtig los. Die Cops suchen mich, doch ich bin sicher in meiner Hood. Du redest von Ästhetik, was? Doch ich ess täglich 3 Kilo Kaviar und du nur nen Penis. Man hört die Polizei Sirenen, Snitches reden, viel zu viel. Ich smoke jede Weed-Sorte, komm auf deine Hochzeit und esse die Torte. Ganz alleine, einfach nur weil ich es kann. Einfach so. Ich bin so süß, Nonnen beten mich an. Holy. Du gehst mit 30 in die Schule, ich scheiß auf Abi und kauf mir teure Schuhe. Sneaker. Woher ich das viele Geld habe? Huh? Bitch, ich hasse, kenne die Straße. Die Straße. Dich schlägt dein Papa wieder. Ich hab einen Dalmatiner und ne Karabiner. Blacker. Du hast nichts. Bitch.